Hören Sie Teil B des Interviews mit Karin Heumann. Ergänzen Sie die fehlenden Informationen. Wie ehrlich sollte Werbung sein? Reden wir besser über Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Es ist in Ordnung, wenn klar ist, dass ich dich verführen will. Du musst dich ja nicht verführen lassen. Und es ist auch kein Problem, wenn ich beim Verführen übertreibe, nicht immer die Wahrheit sage, solange klar ist, es geht um Werbung. Schwierig wird es, wenn ich mich als Verführer verstecke. Bei Mundpropaganda oder Empfehlungen weiß ich zum Beispiel oft gar nicht, wer was geschrieben oder geprüft hat. Vielleicht ist reine Werbung irgendwann sogar glaubwürdiger als ein Journalismus, bei dem man nicht weiß, was von wem bezahlt wird. Das macht übrigens den Job so spannend. Der Kampf um den richtigen, den wahren Kern, den richtigen, den eigenen Weg, das macht den guten Werber aus. Sein Image tendiert eher in Richtung Oberflächlichkeit. Deshalb will sich kaum noch einer Werber nennen. Ich wünschte mir auch manchmal, ich könnte sagen, ich bin Herzchirurg. Wie konnte der Job so in Misskredit geraten? Daran hat die Branche durchaus ihren Anteil. Sie hat die Draufgänger gefeiert, die Supertypen, die mal eben einen Rockstar zum Abendessen mit Freunden haben einfliegen lassen. Tatsächlich wurde früher viel Geld verdient, als Agenturen noch 15% vom Mediavolumen bekommen haben, egal wie groß der Aufwand war. Das ist definitiv vorbei. Das Stereotyp aber hält sich, auch dank diverser Fernsehserien. Wie ist es wirklich? Viel Arbeit und wenig Geld? In jedem Fall deutlich weniger Geld. Gleichzeitig müssen die Leute viel mehr können als vor 20 Jahren. Man braucht also immer bessere Leute, bekommt aber immer weniger Geld für seine Arbeit. Und dann kommt dabei oft genug etwas heraus, das nervt, auch mich, den Werber. Werbung nervt immer, wenn sie langweilig ist. Sie sollte interessant, spannend, überraschend sein. Und wenn sie auf Leute trifft, für die sie gar nicht gedacht ist, interessiert sie grundsätzlich weniger. Targeting, wenn es dereinst wirklich funktioniert, wird uns auch viel ersparen. Schon heute wird ja auch eine Menge für uns Irrelevantes gar nicht mehr an uns geschickt. Nervt Werbung nicht auch, weil sie zu laut, zu grell, zu penetrant ist? Und weil Werber oft nur Aufmerksamkeit wollen, um jeden Preis? Für mich ist das kein Weg. Eine Marke sollte sympathisch bleiben, allerdings auch ihre Ecken und Kanten haben. Das ist wie bei Menschen. Ein fröhlicher, sympathischer, stets aufgeräumter Typ ist okay. Aber ist er eine Marke? Aufgabe des Marketings ist es, diese Ecken zu kennen und immer mal wieder damit zu spielen, ohne die Grenze zu überschreiten. Mir ist es auch wirklich wichtig, dass ich keinen Mist erzähle. Um das zu verhindern, bin ich nahezu investigativ tätig, probiere Produkte aus, trage sie, melde mich an, gehe in Filialen, rede mit Leuten. Wahrheit gut erzählt, so soll Werbung sein, sagt die Agentur McCann. Man kann nichts schönreden. Nach gut 20 Jahren im Geschäft, was reizt Sie noch daran? Es kommt so viel zusammen. Das Wissen um Menschen, die Veränderung in der Gesellschaft, Trends, Technik, aber auch das, was nie weggeht, die Emotionen. Dann hat man es mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Die einen, die organisieren können, andere, die nichts als ihre Ideen im Kopf haben, wieder andere, die verkaufen können. Viele sind jung, da lernt man viel, das ist erfrischend. Obwohl es ein Dienstleistungsjob ist, zu dem manchmal viel Demut gehört, allein schon, weil einen jeder ein bisschen komisch ansieht, wenn man sagt, dass man in der Werbung ist.